2a. A. Matthäus. Ich glaube, Blogs richten sich vor allem an Menschen, die gern lesen und sich Zeit dafür nehmen. Wir als Blogschreiber stehen für Seriosität im Internet. Wir bieten persönliche, authentische Geschichten, die gründlich recherchiert sind. Ein Blog ist wie eine Art Chronik, in der man immer wieder bis zum Anfang zurücklesen kann. Nichts verschwindet einfach. Ein Blog ist vielleicht nicht für die Ewigkeit gedacht, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass er eine Weile online bleibt. Das Gute ist, die meisten seriösen Blogs arbeiten unabhängig, sind also nicht durch Werbung finanziert und bieten deshalb zuverlässige Informationen. Und den meisten Bloggern geht es nicht um Klickzahlen. Ein paar hundert treue Leser sind besser als tausende von Likes. Leider muss ich aber kritisch anmerken, dass es schon auch Blogger gibt, denen es ums Geld geht. Ich habe das Gefühl, dass die Bloggerszene sich in den letzten Jahren zum Negativen verändert hat. Zum einen gibt es die Firmenblogs, die keine andere Aufgabe haben, als Produkte zu präsentieren. Und zum anderen gibt es noch die Blogs, in denen Leute zum Beispiel über Gesichtskosmetik schreiben und ständig irgendwelche Links zu bestimmten Produkten teilen. Damit verdienen diese Leute richtig viel Geld. Für mich sind das aber keine echten Blogs. Ich nenne das einfach Werbung.